Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im ETA. Bienvenidos a un país sin gobierno, a un país sin bandera ni himno. Bienvenidas a un país sin fronteras ni cámaras de vigilancia. Un país sin políticos ni partidos, sin ejército ni servicios secretos. Un país sin bancos ni policía, sin cárceles ni delincuentes. Bienvenidos al país que solo existe aquí, al país de nadie, al país de todas. Willkommen im Niemandsland. Es ist Samstag, der 8. September 2018. Wir begrüßen alle Hamburger und Hamburgerinnen, alle Spanier und Spanierinnen, alle Katalanen und Katalaninnen, alle Hispano-Katalanen, alle Hamburgo-Katalaninnen und Catalano-Hamburgesas. Wir begrüßen auch alle Deutsch-Katalanen und Catalano-Germaninnen, alle Hispano-Teutonen und alle Anglo-Katalanen, alle Greco-Hispanierinnen, ferner heißen wir alle Catalano-Basken willkommen, alle Franco-Katalaninnen und alle katalanischen Galizier und Aragonesen. Ebenfalls willkommen die Deutsch-Spanierinnen und die Halbkatalaninnen, die Vollkatalaninnen, die Teilzeitkatalaninnen und die Neukatalanen. Sowie alle selbsternannten Oberhaupt- und Führungsdeutschen, Oberhaupt- und Führungskatalanen, Oberhaupt- und Führungshamburger und Hamburgerinnen, des Weiteren alle fremdbestimmten Unter- und Nebenkatalanen. Ferner die Exilkatalanen und Neokatalanen, die Ex-Katalanen und die kommenden Katalanen. Willkommen zu unserer Sendung Niemandsland. Benvinguts a nostra programma Terra de Ningú. Welcome to our radio show No Man's Land bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Mein Name ist Detlef Jeskatz, ich mache hier die Technik und das Programm und ich begrüße Sie. was da so schön schwingt, wird nicht den ganzen Tag bzw. das ganze Programm heute so bleiben. Wir haben heute nämlich auch härtere Sachen auf dem Programm. Unsere Programmstruktur wird heute ein bisschen anders sein als gewohnt. Wir werden den Nachrichtenblock vorziehen. Wir werden gleich eine neue Folge von Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges bringen. Und dann, ab 11, haben wir Gäste im Studio. Ich verrate noch nicht, wer und worum es geht, aber es wird sehr interessant werden. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 88. Teil. Ludwig Renn. Schwere Nachrichten. In un infierno de terror fascista, ahogen in sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar, a sabotar el último pasillo. Dispuestos a defender las libertades. Es war im Juli des Jahres 1936. Vor einem halben Jahr war ich noch in Deutschland gewesen, nicht mehr eingesperrt, aber auch nicht richtig frei. Da hatte mir die heimliche Leitung der Kommunistischen Partei sagen lassen: Du bist in Deutschland nicht mehr sicher, versuche ins Ausland zu kommen. Nun war ich in der Schweiz, in einem ihrer schönsten Teile am Luganer See, dicht an der Grenze Italiens. Da hatte ich ein Buch über die ersten Jahre der Hitlerherrschaft geschrieben, das befand sich nun im Druck, und ich empfand mit Unruhe, dass ich nicht dauernd im schönen Tessin bleiben konnte, sondern irgendwo hin musste, wo der Kampf gegen Hitler aktiver geführt wurde. Wie jeden Tag, so ging ich heute für den jungen Maler Reinhard Schmidthagen Milch holen und kaufte mir dabei eine Zeitung. Es war so warm, dass die Burschen des Dorfes schon am frühen Morgen nur mit Hose und Sandalen herumgingen und ihre braunen Oberkörper von der Luft umspülen ließen. Ich fand Reinhard in der kleinen Küche am Herde. Auf einen Stuhl hatte er ein angefangenes Bild gestellt. »Ich möchte jetzt nicht weitermalen«, sagte er. »Ich werde mich gleich wieder hinlegen.« Er konnte eben erst aufgestanden sein. Seine Augen waren müde und hatten blaue Ringe. Er war knapp über 20. Vorgestern waren wir nachmittags ausgegangen, nur bis in die Mitte des Dorfes. Da es im Café keine Milch für ihn gab, nippte er an einer Tasse Kaffee. Während er vorher lebhaft mit einer Malerin gesprochen hatte, wurde er plötzlich ruhig. Er zog sein Taschentuch heraus, wischte sich den Mund und faltete es rasch zusammen. Aber ich bemerkte doch, dass ein roter Fleck darin war. Schon zweimal hatte er Blutstürze gehabt. Beim letzten telegrafierte man seinen Eltern nach Deutschland. Im Bemühen, ihn nicht merken zu lassen, was ich dachte, blickte ich in die Zeitung und erschrak. Gestern, am 18. Juli, hatten sich in Spanien die Generale gegen die republikanische Regierung erhoben. Ich las das Reinhard vor. »Ach ja«, sagte er, »gestern hat mir mein Arzt gesagt, dass die spanische Regierung schwere Fehler macht. In ihrer liberalistischen Blindheit hat sie die faschistischen Offiziere nach Marokko versetzt.« Als dann dem Ministerpräsidenten Giral berichtet wurde, dass diese Offiziere dort ganz offen faschistische Propaganda betrieben und sich zum Aufstand vorbereiteten, da bestellte er sich einen der Generale nach Madrid und soll ihm gesagt haben, »Sie bereiten sich doch nicht zum Aufstand vor!« Natürlich, versicherte darauf der General, er täte das nicht. Weiß man nicht aus der Geschichte, wie Generale und Fürsten zu Lügen verstehen? Wenn ich nur verstünde, ob ein Mann wie Giral so saudumm ist oder einfach ein Verräter. Aber wie kann man das Bürgertum überhaupt noch verstehen? Reinhard war sehr lebhaft geworden, erregter als ihm gut tat. Daher sagte ich, leg dich hin, ich werde das Geschirr abspülen. Er ging auch gleich ins Nebenzimmer und lag dann im Bett, ohne sich zu rühren. Nach dem Abtrocknen des Geschirrs ging ich hinaus in die Wärme des Sommermorgens. Ein Ziel hatte ich nicht, sondern die Unruhe trieb mich. Über Weinberge und Hügel weg sah ich weit unten einen Schimmer. Das war die Fläche des Sees. Im Sonnendunst war sie nur zu ahnen. Die Berge standen in weichen Farben da. Wie viele Deutsche wären froh, auch nur einmal in ihrem Leben einen solchen südlichen Sonnenglanz zu sehen. Wir aber hier, die Begünstigten, können uns nicht freuen. Reinhard kann es nicht, denn seine Krankheit verbietet ihm, in die Sonne zu gehen, ihm, dem jungen, schönen Menschen. Und er leidet auch noch, so wie ich, darunter, dass drüben in Deutschland Hitler herrscht und alle Menschen, die uns lieb waren oder an deren Zukunft wir glaubten, unter der Drohung des Beils leben. Am nächsten Tag meldeten die Zeitungen aus Spanien, dass sich das Volk erhoben hatte. Arbeiter stürmten zusammen mit treu gebliebenen Soldaten fast ohne Waffen die Kasernen von Madrid und Barcelona. Nun waren die größten Städte wieder ganz in der Hand der Regierung. Aber was an treuen Truppen übrig geblieben war, hatte fast keine Offiziere und alles war durcheinander gekommen. Die aufständischen Generale aber erhielten von Mussolini und Hitler Flugzeuge zum Transport der Mauren und fremden Legionäre aus Afrika über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien. Ich ging mit der Zeitung zu Reinhard und setzte mich an sein Bett. Er öffnete kurz die Augen und lag dann wieder still auf dem Rücken. »Reinhard«, sagte ich, »einmal habe ich eine Gelegenheit verpasst. Das war in Wien, im Juli 1927. Ich hatte bei Plötzlandsdorf auf einer Wiese gelegen und ein Buch über chinesische Geschichte gelesen. Als ich gegen Mittag nach Hause kam, sagte meine Wirtin aufgeregt, »Am Ring sollen sie schießen!« Sofort machte ich mich auf den Weg. Dann erlebte ich, wie eine vor Furcht schwitzende Polizei gegen die Arbeiter vorging. Ich stand am Straßenrand und sah mit meiner Kriegserfahrung, was man gegen diese im Straßenkampf gänzlich unerfahrene Ordnungsgarde tun konnte. Und doch war ich fest gebannt. Die Arbeiter hatten meine ganze Sympathie, aber konnte ich zu ihnen hinübergehen? Sie hätten mich doch für eine verdächtige Person halten müssen. So stand ich auf der Straße und schämte mich. Weshalb war ich nicht politisch organisiert? Und weshalb konnte ich nun in der entscheidenden Stunde nichts tun? Nur wegen diesem bürgerlichen Rest, dem blödsinnigen Individualismus. Reinhard öffnete die Augen und sagte leise, »Und jetzt willst du nach Spanien?« »Wenn ich nur könnte, wie soll ich ohne Papiere aus der Schweiz heraus?« Während ich nach einem Weg suchte, Spanien zu erreichen, verstrichen Juli, August und der größte Teil des September. In den ersten Tagen des Aufstands verfügte General Franco über 40.000 Mann organisierte Truppen. Dazu kamen 34.000 Zivilgardisten und 16.000 Mauren aus Marokko, zusammen 90.000 Bewaffnete. Sie standen aber nicht in einem, sondern in zwei Gebieten. Das größere lag im Norden, vor allem in Altkastilien. Im Süden besaß Franco zuerst nur wenig mehr als die andalusischen Städte Sevilla und Cádiz. Aber dorthin brachten die italienischen und deutschen Flugzeuge Mauren und Fremdenlegionäre. Viele der Mauren glaubten wohl, die Zeit wäre gekommen, Spanien wieder zu erobern, das sie im Mittelalter beherrscht hatten. Vielleicht teilte man ihnen das auch unter der Hand mit, um sie für den Einsatz ihres Lebens zu gewinnen. Sie wussten wenig von den Finanzgewaltigen in Berlin und Rom, in London, Paris und vor allem New York. Diese kalten Rechner schoben die Mauren für ihre selbstsüchtigen Zwecke hin und her. Wegen dieses heimtückischen Spiels ließ man die Mauren dort wüten, wo es den Finanzgewaltigen nicht wehtat, bei den spanischen Armen. Die Mauren drangen in Andalusien in die Wohnungen ein, aus denen angeblich geschossen worden war, und machten alles tot, Männer, Frauen und Kinder. Die Parks, auf die Spanien so stolz war, wurden verwüstet, Bäume und Sträucher zum Essenkochen abgehackt und die faschistischen Offiziere sahen dabei zu. Besonders schlimm hauste man in Triana, einem Stadtteil von Sevilla, in dem sich die Arbeiter gegen die Faschisten verteidigten. Die Offiziere ließen Triana mit Kanonen zusammenschießen. Dann drangen ihre Truppen ein und zerstörten alles, Lebendes wie Totes. In Sevilla setzte sich General Queipo de Llano fest und ließ auch dann noch weiter morden, als schon jeder Widerstand aufgehört hatte. Dadurch aber erzeugte er neuen Widerstand, so dass sich die Offiziere fürchteten, nachts allein aus der erleuchteten Stadt zu gehen. Queipo de Llano pflegte abends betrunken über das Radio von Sevilla zu sprechen. Jede seiner Reden war voller Drohungen, die er in einer witzlosen Soldatensprache hinausschrie. Sein Chef, General Franco, wurde von deutschen Nazis beraten und glaubte, es würde leicht sein, die Hauptstadt Madrid zu erobern. Anfang August stieß er mit 15.000 Mann Nordtruppen auf die Sierra de Guadarrama zu, ein Gebirge, das sich nördlich von Madrid in weitem Bogen hinzieht, auf der Karte etwa in der Form einer hochgewölbten Augenbraue über dem Auge Madrid. Die demokratische Regierung Giral hat es unterdessen nicht verstanden, ihr Land, drei Viertel von Spanien, in der Verwaltung zusammenzufassen. Das lag an ihrer Inaktivität, und die wieder kam daher, dass man nicht an die Kraft der Volksmassen glaubte. Nicht eine einzige große Losung warf die Regierung ins Volk, das so bereit war, jede anzunehmen, wenn sie nur seinem Siegeswillen entgegenkam. Die Arbeiterparteien und Gewerkschaften forderten Taten. Die kommunistische Partei erklärte, man müsste eine Armee aufstellen, das Land der Großgrundbesitzer den armen Bauern geben und gegen die verborgenen Faschisten vorgehen. Da aber Giral nichts von alledem tat, begannen die Parteien überall dort, wo sie Einfluss hatten, selbst die Verwaltung in die Hand zu nehmen und aus ihren Anhängern Milizen zu bilden. So verlor die Regierung Giral die zentrale Leitung der Verwaltung und der Truppen, und in Barcelona wurden die Anarchisten, in Madrid die Kommunisten Herren der Lage. Es entstanden Partei- und Gewerkschaftstruppen ohne eine wirksame gesamtspanische Leitung. Der Generalstab in Madrid war eine bürgerliche Behörde, in der noch manche Offiziere saßen, die wohl lieber bei Franco gewesen wären. Als die faschistischen Nordtruppen auf das Guadarrama-Gebirge marschierten, raffte die kommunistische Partei von Madrid alles zusammen, was sie an aktiven Kämpfern hatte, und schickte sie auf Lastautos nach dem Norden. Mit ihnen kamen als militärische Hauptführer Mangada, Perea und Galan. Es fehlten aber die Brigade, Bataillons- und Kompanieführer. Dafür gab es einige Leute mit Initiative, die zwar wussten, worauf es politisch ankam, aber ohne jede militärische Erfahrung waren. Die Milizen erreichten den Kamm des Guadarrama-Gebirges, bevor die Faschisten da waren. In einer einfachen Linie lagen sie im Gelände und schossen mit dem Gewehr auf das, was vor ihnen erschien. Dadurch wurden sie zu einer Truppe. Vielleicht hätte diese improvisierte Truppe nichts erreicht, wenn die Faschisten militärisch gut gewesen wären. Aber welche Kriegserfahrung besaß schon ein spanischer Offizier? In Afrika hatten sie gegen Eingeborene gekämpft, die ein paar Gewehre besaßen, zu wenig Munition und eine Stammesdisziplin, die vielleicht im Alltag hervorragend, aber militärisch nicht zweckmäßig war. Die faschistischen Offiziere waren sich ihrer militärischen Untüchtigkeit möglicherweise halb bewusst, aber sie glaubten nicht an die Organisationsfähigkeit der Volksmassen und auch nicht an den Mut der Arbeiter. Sie dachten einfach, draufzugehen und zu siegen. Aber sie siegten nicht, sondern wurden auf den Kämmen des Guadarrama-Gebirges aufgehalten und gezwungen, gegenüber den Milizionären eine Front zu bilden, die nun von Sigüenza bis in die Nähe des Königsschlosses Escorial reichte. Largo Caballero war der Leiter der großen sozialistischen Gewerkschaft UGT, ein etwas selbstgefälliger Mann, der von seinen Anhängern als der spanische Lenin bezeichnet wurde. Er zog aus dem Erfolg der Milizen im Guadarrama-Gebirge den Schluss, dass man keine regelrechte Armee brauchte und sich mit den Milizen begnügen könnte. Diese Meinung kam dem Gefühl der Massen des spanischen Volkes entgegen. Es verachtete den Soldatenberuf, vor allem aber die militärische Unterordnung, die es als Menschen unwürdig empfand. Largo Caballeros Auffassung traf sich vor allem mit den gefühlsmäßigen Haltungen vieler Anarchisten, die gegen jede Disziplin waren. Die Kommunisten aber erklärten, der russische Bürgerkrieg hätte die Notwendigkeit einer regelrechten Armee gezeigt. Da sie sich mit dem starkköpfigen Largo Caballero nicht verständigen konnten, begründeten sie in Madrid eine zunächst noch kleine Armee als Beispiel dafür, wie man so etwas machen müsste, und nannten sie aus irgendeinem Grunde Fünftes Regiment. Von nun an wurde dieses Fünfte Regiment immer häufiger in den Zeitungen genannt, ohne dass wir in der Schweiz recht wussten, was das war. Mich zog es mit allen Fasern nach Spanien, um mitzuhelfen. Aber immer noch musste ich im schönen Lugano untätig sitzen. Als Francos Vorstoß gegen Madrid von Norden her misslungen war, beschloss er, seine beiden Gebiete zu vereinen und längs der portugiesischen Grenze von Süden nach Norden vorzustoßen. Seine Truppen kamen am 14. August vor Badajoz am Guadiana-Fluss an. Die Stadt wurde von 2800 Milizionären und Soldaten verteidigt, die außer Gewehren nur 4 Maschinengewehre besaßen, während Franco über Kanonen, Panzer und Flugzeuge verfügte. Trotzdem gelang es den Faschisten erst nach 24 Stunden, die Stadt zu nehmen. Die republikanischen Soldaten und Milizen zogen sich auf die portugiesische Grenze zurück in der Annahme, dass sie dort nach allgemeinem Kriegsrecht entwaffnet, aber aufgenommen würden. Die portugiesischen Truppen jedoch griffen sie an. So wurden die Milizen eingekreist und niedergemacht. Nur einigen gelang die Flucht in die Kathedrale. Aber auch dahinein drangen die Faschisten und töteten sie in der Kirche. Einer hatte sich in einem Beichtstuhl versteckt. Ein katholischer Geistlicher mit Namen Juan Galán Bermejo hatte das bemerkt und schoss den Milizionär im Beichtstuhl mit seinem Revolver nieder. Er rühmte sich, dass er diese Pistole stets trüge und mit ihr über 100 Marxisten erschossen hätte. Der Bischof war mit ihm einverstanden und zeigte das noch öffentlich dadurch, dass er bei vielen offiziellen Anlässen in Begleitung dieses Priesters erschien. Viele andere Geistliche entsetzten sich darüber, aber die meisten wagten nicht, etwas dagegen zu sagen, um nicht als Rote verschrien zu werden. In der andalusischen Stadt Carmona hatte die Falange, die der SA der Nazis entsprach, eine Menge Leute auf der Straße ermordet und sie da liegen lassen. Einer der Priester des Ortes ging zum Führer der Falange und protestierte gegen das Gemetzel. »Gott«, rief er, »wird für dieses Verbrechen Rechenschaft fordern.« Die Falangisten versuchten ihn zu überzeugen, dass ihr Vorgehen zur Vermeidung größeren Übels nötig wäre. Aber der Priester ließ sich nicht überreden, sondern sagte hart, »Ihr seid Mörder.« Wenige Tage später lag auch er auf der Straße bei den Toten, die immer noch nicht beerdigt worden waren. Nachdem in Badajoz die 2800 Soldaten und Milizionäre mit portugiesischer Hilfe niedergemetzelt worden waren, holten die Faschisten alle sogenannten unerwünschten Elemente aus ihren Häusern und trieben sie in die Stierkampfarena. Unter ihnen waren Gewerkschafter, kleine Beamte, die der Republik gedient hatten, wie sie auch jeder anderen Regierung dienen würden, ferner alle Arbeiter, die man erreichen konnte, zusammen 1500 Menschen. Sie alle wurden mit Maschinengewehren niedergeschossen. Mancherlei Grässlichkeiten hatten die Faschisten vertuschen können, aber die Nachricht von dieser Metzelei ging durch die Weltpresse. Groß war die Entrüstung darüber auch in der Schweiz, obwohl man dort eine Politik betrieb, die eher gegen die Republik gerichtet war. So hatte die spanische Regierung vor Ausbruch des Bürgerkrieges moderne Postautos in der Schweiz bestellt. Als die Generale sich erhoben, wurden die schon fertigen Wagen nicht nach dem republikanischen Spanien gesandt, sondern standen nutzlos herum. Unter uns Antifaschisten wurde das viel besprochen und ein Arzt sagte mir, »Da sehen Sie, es ist kein Zufall, dass die Schweiz viele Jahre lang ihre Außenpolitik durch den Bundesrat Motta betrieben hat, den man allgemein als Faschisten kannte.« Nach der so besonders blutigen Einnahme von Badajoz vereinigten sich die faschistischen Süd- und Nordtruppen am 19. August. Nun wandten sie sich von der portugiesischen Grenze weg und marschierten das Tal des Tajo aufwärts nach Osten auf Madrid zu. Die Stadt Toledo lag etwas abseits von diesem Wege. Dort bot sich den Faschisten die Möglichkeit, einen weiteren sichtbaren Sieg zu erringen. Beim Aufstand der Generale im Juli hatten die Arbeiter und Soldaten die Faschisten in der Stadt besiegt. Es war aber dem faschistischen Oberst Moscardó gelungen, sich mit 800 der berüchtigten Zivilgarden nach dem Alcázar zurückzuziehen, der alten Burg hoch über der Stadt. Dieser Alcázar war zwar in seinen Oberbauten zum Teil Ruine, hatte aber sehr starke Mauern und feste Keller. Mehrere Male versuchten die Milizen, die Burg zu nehmen, aber sie hatten keine Ahnung vom Festungskampf, ihre Offiziere besaßen nicht viel Ansehen und waren auch nicht sehr energisch. Da war es für Franco bei seiner großen Überlegenheit an Menschen und Waffen leicht, die schlecht geführten Milizen zu vertreiben und die Belagerung des Alcázar zu beenden. Auch italienische Truppen Mussolinis hatten mitgesiegt. Hitler und Mussolini und mit ihnen alle Reaktionäre der Welt boten ihren ganzen Propagandaapparat auf, um diesen angeblich so heldischen Sieg zu feiern. Jeden Tag las man in den Zeitungen davon und konnte in den Kinos den Bildern vom befreiten Alcázar nicht entgehen, so dass noch heute viele vom ganzen Spanischen Krieg nur diese eine Episode kennen. Aber der Fall von Toledo zeigte auch der Republik ihre ganze militärische Schwäche. Man erkannte, dass die Untätigkeit des Ministerpräsidenten Giral untragbar geworden war. Selbst Spaniens Präsident Azaña sah das endlich ein. Er war ein schwacher Mann, der nie recht an die Möglichkeit eines Sieges der Republik über die Faschisten geglaubt hat. Nach einer heftigen Kabinettskrise ersetzte er Giral durch Largo Caballero, der auch das Kriegsministerium übernahm. Mit ihm kamen einige starke Kräfte ins neue spanische Kabinett, als Außenminister der Sozialist Álvarez del Bayo, als Landwirtschaftsminister Vicente Uribe und als Unterrichtsminister Jesús Hernández. Diese beiden waren die ersten kommunistischen Minister Spaniens. Etwa zur gleichen Zeit erfand der französische Sozialist Léon Blum die Nichteinmischung, gerade als ob er der Festigung der Spanischen Republik etwas entgegenstellen wollte. Diese Nichteinmischung in die spanischen Angelegenheiten war eine Hilfe für die Faschisten. Die Deutschen, Italiener und Portugiesen kümmerten sich nicht darum und hatten die besseren Möglichkeiten, Waffen und Truppen an Franco zu liefern. Auf italienischen und deutschen Schiffen kamen ganze ausländische Truppeneinheiten an und Waffen aller Art. Wenn die Nazis und Faschisten es einmal für nicht ratsam hielten, spanische Häfen direkt anzulaufen, so landeten sie in Portugal, das alle Waffentransporte durchließ. Portugal bildete eine faschistische Halbkolonie Englands, das dem Spiel wohlwollend zusah und dem Komitee der Nichteinmischung und dem englischen Unterhaus beruhigende Worte sagte. Im Gegensatz dazu hatte die Republik im Wesentlichen nur einen Weg, auf dem sie Waffen bekommen konnte, die Eisenbahn durch Frankreich. Dort aber ließ Léon Blum sie nicht durch. Die Passionaria beschloss, mit ihm zu sprechen. Sie, die berühmteste Frau Spaniens, stammte aus einer Bergarbeiterfamilie und verfügte als Kommunistin über die Gabe, so zu reden, dass es jedem zu Herzen ging. Als sie mit Léon Blum sprach, weinte er und beteuerte seine Unschuld. Um diese Zeit fuhr von Lugano ein antifaschistischer Journalist, ein Italiener, nach Spanien, um über die Kämpfe zu berichten. Als er zurückkam, war Reinhards Befinden etwas besser und wir gingen zusammen zu ihm. Es wurde schon dunkel und die Tageshitze hatte nachgelassen. Lange saßen Reinhard und ich mit dem Italiener und seiner Frau am offenen Fenster und hörten ihm zu. Er sprach mit der ganzen italienischen Lebendigkeit. »Dort herrscht eine unglaubliche Unordnung«, rief er. »Die Anarchisten haben das Heft völlig in der Hand, daher müssen auch wir mit ihnen rechnen. Sie wollen sich nicht organisieren lassen und lehnen jede Disziplin ab, politisch wie militärisch, aber so kann man doch nicht Krieg führen. Wenn die Spanier nicht so herrliche, tapfere Menschen wären, hätten sie schon längst verloren.« »Und in Madrid?« »Von dort sind die Nachrichten doch besser.« »Ich konnte nicht nach Madrid. Die Anarchisten in Barcelona ließen mich nicht hin. Sie sagten, dort sehe es noch schlimmer aus.« Es war spät, als wir fortgingen. Nicht das leichteste Lüftchen brachte etwas Kühle vom nahen See. Beide sprachen wir nicht, vor Bedrücktheit. Als ich Reinhard nach Hause gebracht hatte, ging ich hinüber zu meiner Wohnung. Um niemanden zu stören, schlich ich die Stufen hinauf und drehte das Licht erst an, als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte. Auf dem Tisch lag ein Brief. Er trug als Absender einen unbekannten Namen. Ich riss ihn auf und las Vorwürfe. Der Fremde hatte erfahren, dass ich im Tessin ein friedliches Leben führte. Aber bei meinen militärischen Erfahrungen wäre wohl für mich der richtigere Platz in Spanien. Ich dachte verzweifelt, besser wäre es, wenn der Briefeschreiber, statt mich anzuklagen, mir einen Weg zeigte, wie ich ohne Papiere hinkommen kann. Sie hörten, es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 88. Teil. Ludwig Renn, schwere Nachrichten. Eine Niemandslandproduktion, 2018. Angaben zum Autor und Literaturhinweis. Ludwig Renn wurde als Arnold Fied von Goslau 1889 in Dresden geboren. Er war Offizier im Ersten Weltkrieg. 1928 wurde er Mitglied der KPD. 1932 wurde er wegen literarischen Hochverrats verhaftet und 1933 wurde er nach dem Reichstagsbrand erneut festgenommen und zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. 1935 wurde Renn entlassen. Im Januar 1936 gelang ihm die Flucht in die Schweiz. Ab Oktober 1936 hielt er sich in Spanien auf. Er war erster Kommandant des Thälmann-Bataillons, dann Stabschef der 11. Internationalen Brigade. Nach einer Propagandareise durch die USA zugunsten der Spanischen Republik von Juni bis September 1938 war er Leiter der Feldwebelschule von Cambrils. 1939 wurde Ludwig Renn in Saint-Cyprien interniert. Ab 1940 lebte er im Exil in Mexiko. Er war Professor für moderne europäische Geschichte an der Universität Morelia und Präsident des Nationalkomitees Freies Deutschland. 1947 kehrte er nach Deutschland zurück, zuerst in der SPZ, später dann DDR genannt. Ludwig Renn ist 1979 in Berlin gestorben. Schwere Nachrichten ist ein Text von 1955, abgedruckt in dem Buch »Der Spanische Krieg«, herausgegeben von Günter Drommer, im Verlag »Das neue Berlin«, erschienen 2006 in Berlin. No pasarán. Pasaremos. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Wohnen nur so lange, bis der Hammer auf uns fällt. Komm, reiß alles ab, mach Platz für Investoren. Wir machen eine Marke aus der schönsten Stadt der Welt. Die Innenstadt schön sauber, nur den Kiez noch dreckig halten, damit die Touris denken, es wär alles noch beim Alten. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen, weil dort die Glaspaläste stehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Die Stadt wird regiert vom König. Und Wirtschaft klammern sich an seinen Saum. Sie stürzen sich auf Grundstücke, so gierig wie die Möwen. Sie würden gern McDonalds in die rote Flora bauen. Die Innenstadt schön sauber, nur den Kiez noch dreckig halten, damit die Touris denken, es wär alles noch beim Alten. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen, weil dort die Glaspaläste stehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Künstler bleiben. Es gibt keinen Wohnraum, doch es duftet nach Kaffee. Ich liebe diese Stadt, doch ich kann mich nicht entscheiden, ob es sich noch lohnt zu kämpfen oder ich für immer gehe. Die Innenstadt schön sauber, nur den Kiez noch dreckig halten, damit die Touris denken, es wär alles noch beim Alten. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen, weil dort die Glaspaläste stehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen, weil dort die Glaspaläste stehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 8. September 2018. In Anbetracht der Programmumstellung bringen wir heute einmal den Katastrophenblock vorgezogen. Und wir lassen alle anderen Nachrichten weg und bringen nur den Barcelona-Nachrichtenblock vom heutigen 8. September 2018. Thema Fackelzug. Die separatistische Landesregierung Generalitat, angeführt von der rechtspopulistischen PDCAT-Partei, unter dem Suprematisten Quim Torra, beabsichtigt, am Vorabend des 11. September eine Art Fackellauf zum Gebäude der Generalitat zu unternehmen. Die Fackel stehe hier als Symbol der Erleuchtung. Thema Wohnungseinbrüche. Zwischen 7 und 10 Wohnungen pro 1000 im Großraum Barcelona wurden im vergangenen Jahr Ziel eines Einbruchs. Es handelt sich hier um einen relativ spektakulären Anstieg dieser Kriminalität, die zum Teil durch gut organisierte Banden aus Chile und Georgien ausgeübt wird. Durch die dschihadistischen Attentate und die mangelnde Einsatzbereitschaft der katalanischen autonomen Polizei Mossos d'Esquadra aufgrund der Independentismo-Unruhen in Katalonien im vergangenen Jahr entstand ein günstiges Klima für alle Art von Groß- und Kleinkriminalität. Die Situation, so ein Polizeisprecher am vergangenen Montag, habe sich aber in den letzten Monaten verbessert. Neue Methoden, bessere Polizeiarbeit und höhere Haftstrafen seien hier der Grund. Thema urbane Gewalt. Das traditionsreiche Bra-Café in der Calle Caspe schließt nach 87 Jahren seine Türen. Es soll einem Parkhaus weichen. Wer sich dieses Gebäude anschaut und davor steht, der versteht die Welt nicht mehr. Ein wunderbar restauriertes Gründerzeithaus soll verschwinden. Ein Investor hat beschlossen, das Gebäude für die Catalana Occidente zum Teil abzureißen und zu einem Parkhaus umzumodellieren. Das Bra-Café wurde am 29. April 1931 eröffnet und weckt in den älteren Generationen allerlei romantische Erinnerungen. Hier trafen sich Künstler, Intellektuelle, Radioleute auch und Theaterleute. Vom einstigen Glanz bleibt allein das Tivoli-Theater in dieser Straße. Thema Kampf ums Rathaus. Barcelonas Rathausteam um Ada Colau muss bis Mai 2019, wo gewählt wird, eine ganze Serie ehrgeiziger und komplizierter Bauvorhaben und Projekte abschließen. Und dies gegen Widerstände von allen Seiten. Die Bürgermeisterin schreibt diese Tage auf Twitter: bereit für eine Amtszeitphase voll unter dem Motto Della Marinera und alle gegen Colau. Übersetzt, verzwickte Situation, alle gegen Colau. Worum geht es? Ein paar Themen. Erstens, der Haushalt 2019. Angesichts der Kräfteverhältnisse im Stadtrat wird es wieder nicht möglich sein, einen neuen Haushalt zu verabschieden. Der alte muss verlängert werden. Zweites Thema, Wohnsituation. Der Kampf für ein Recht auf menschenwürdiges und bezahlbares Wohnen hier in Barcelona war eines der emblematischen Wahlversprechen von Barcelona en Comú. 3000 neue Wohnungen, zum Teil in der Bau- bzw. Projektplanungsphase, das schmeckt nach wenig. Viele Wohnungen wurden den Banken abgekauft bzw. abgerungen. Ein drittes Thema, das die Regierung Colau sehr beschäftigt, beziehungsweise das Rathaus Colau, ist der Vertrag mit privaten Müllabfuhrunternehmen. Die haben sich nämlich in den letzten Jahren als betrügerisch und absolut ineffizient erwiesen. Nun heißt es von offizieller Seite, ja, aber es gibt Verträge, wir können das jetzt nicht mehr rückgängig machen und so weiter. Viertes Thema, der Verwendungszweck des früheren Gefängnisses Modello muss ermittelt bzw. definiert werden. Das Rathaus hat natürlich auch hier vor, Sozialwohnungen auf dem Gelände zu errichten, aber da wird es Widerstand von den Fun City Managern geben. Thema 5, die Neumodellierung der Rambla. Die Ex-Concejala und Architektin Isiar González ist beauftragt worden, ein neues Konzept für die legendäre Flaniermeile zu entwickeln. Bürgerfreundlich, weniger kommerziell und respektvoller mit den Bedürfnissen der Anwohner. Mal sehen, was dabei rauskommt. Jetzt im Herbst, ich glaube, das wird im Oktober sein, soll die erste Planungsphase fertig sein und dem Publikum vorgestellt werden. Sechstes Thema, der Regierung Colau, Plan de Barrios, der Plan für die Stadtviertel. Eines der ehrgeizigsten Projekte der Frauschaft im Rathaus unter Ada Colau. 150 Millionen Euro sollen hier investiert werden, um zum Beispiel das Viertel Raval von seinen Schmuddelecken zu befreien und soziale Projekte zu fördern. Und siebtens, jetzt wird's ganz interessant, die Grundrente für alle Bürger und Bürgerinnen hier in Barcelona. Begonnen werden soll damit, dass 1.000 Familien in Besòs, San Adrià de Besòs, 568 Euro Grundrente monatlich über 2 Jahre erhalten sollen. Die Zahlung ist allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die Familien, die Kinder haben, sollen sich zum Beispiel verpflichten, die Kinder in eine Berufsausbildung zu schicken und zur Schule zu schicken und so weiter und so weiter. Und hier endet der Barcelona-Katastrophenblock. Hier ist Werner im Studio. Hallo Werner, guten Morgen, wie geht's? Hallo, guten Morgen. Vielleicht noch eine kleine Sache auch aus Barcelona. Wir haben ja hier in letzter Zeit mitgekriegt, Krieg von allen, jeder gegen jeden, die mit den gelben Schleifchen diese anbringen, die anderen diese abnehmen. Dann die Taxifahrer, die legalen Taxifahrer gegen die supermodernen mit Cabify und wie heißen die anderen da, Uber und so, ja. Die prügeln sich und neuerdings auch die Rikscha-Fahrer, die Lizenz haben und offenbar ein bisschen Sozialversicherung bezahlen und die anderen, die halt irgendwie überleben müssen und das dann privat machen, die schlagen jetzt auch aufeinander ein und Schuld ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, Ada immer Colau. Ada Colau, egal was passiert. Sí, hombre. Tengo un programa que se llama Niemandsland, es en alemán, sí. Y ahí les explico cómo funciona Barcelona contigo. Oh, vaya. Hago un saludito a los oyentes. Sí, hombre, puede hacer un saludo. Gracias, Ada. Un regalo. Es un pueblo que no hay arreglo. Ja, noch eine Nachricht nicht aus Barcelona, vielleicht aus Deutschland, ja, als Nachtrag zu dem, was wir letzte Woche auch schon angesprochen haben, Chemnitz, ja, nachdem da jemand erstochen wurde, vermutlich von 2 Ausländern, haben wir letzte Woche schon berichtet. Und jetzt hat sich aber nach Angela Merkel auch noch zu Wort gemeldet, der Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen in einem Interview in der Bild-Zeitung. Und dieser Typ, der geht also her und sagt, es gibt keine Indizien dafür, dass es Hetzjagden gegeben hat auf Ausländer. Es gibt zwar ein paar Videos, aber es gibt keine Indizien, dass die authentisch sind. Ja? Und seine Einschätzung ist, dass das gezielte Falschinformationen sind, um von der eigentlichen Tatsache des Mordes abzulenken. Das sagt der Chef des Verfassungsschutzes, ne, wo die Staatsanwaltschaft wegen Totschlag ermittelt, nicht wegen Mord. Ne. Da gibt es einen guten Artikel in der Taz heute. Und das sächsische Landeskriminalamt will natürlich auch nicht weniger sein. Und die sagt da ein Vertreter von denen zum Beispiel, Hetzjagden sind strafrechtlich nicht definiert. Deshalb halten wir uns da raus. Ja. Und die Taz zählt dann also mehrere Angriffe auf, die es gegeben hat gegen Ausländer und auch gegen Gegendemonstranten. Und wie man dann die letzten 2 Abschnitte nochmal zu diesem Typen da, zu diesem Maaßen, Und der sollte ja eigentlich, der ist jetzt seit 6 Jahren im Amt und seine Aufgabe war eigentlich, den renommierten Ruf des Verfassungsschutzes nach dem NSU-Skandal wieder aufzupolieren, ja. Und aber da haben sie dann wahrscheinlich den Bock zum Gärtner gemacht, weil so nachdem wie der daher redet, ist der möglicherweise selber dafür verantwortlich. Gibt auch noch Hinweise darauf, dass er engen Kontakt zu Frauke Petri hatte, die frühere AfD-Vorsitzende, und der Tipps gegeben hat, wie sie für die AfD eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz vermeiden könnte. Ja. Und ich meine, dass der Staat auf dem rechten Auge blind ist, wie man so schön sagt, das wissen wir ja schon seit Jahrzehnten. Ne? Die Aufgabe des Staates ist es, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, zu garantieren, dass die an der Macht bleiben, die an der Macht sind, und eben die, denen das Land gehört. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, den Landbesitzern, ne? Die Fabrikbesitzern, den Geldbesitzern. Ne? Die muss der Staat und die Polizei schützen. Ne? Vor wem? Vor uns, wie Tonsteine Scherben damals schon wussten in den 70er Jahren. Ne? Nicht etwa vor den Rechten. Ne? Also im Gegenteil, die werden vom Staat gebraucht, ne? Und immer mal wieder herangezogen zur Bewältigung seiner Aufgaben. Und trotzdem ist es natürlich richtig, immer wieder zu fordern, schon um das zu denunzieren, zu verlangen, dass der Staat möge doch bitte auf dem rechten Auge nicht so blind sein, ja? Auch wenn wir wissen, dass es nur ein frommer Wunsch ist und dass man von der Ulme keine Birnen verlangen kann, so wie die Spanier sagen würden. No pedir peras al olmo. Meine Damen und Herren, die letzte Nachricht und dann kommen unsere Gäste aus Hamburg zu Wort, die uns etwas über den G20-Gipfel im vergangenen Jahr erzählen werden, und zwar Informationen und Dokumentationen aus allererster Hand. Ein Thema noch, das sehr interessant ist und das ein grundsätzliches Thema unserer sogenannten Demokratien ist. Es geht um den Verkauf von Bomben und Waffen. Da gab es eine tolle Meldung zu Wochenbeginn. Spaniens Verteidigungsministerium hat beschlossen, den geplanten Verkauf von 400 Bomben an Saudi-Arabien zu stoppen, da diese für den Krieg im Jemen benutzt werden könnten. Das ist auch schon geschehen. Die Saudis bombardieren da Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Wohnviertel und Zivilisten. Der Deal im Wert von 9,2 Millionen Euro sei auf Eis gelegt worden, teilten Sprecher des Ministeriums in Madrid mit. Heute gab es den Rückzieher. Sie mussten heftig zurückrudern, nachdem am Mittwoch schon und dann auch am vorgestrigen Donnerstag und gestern die Werftarbeiter und die Arbeiter in den Bombenfabriken in verschiedenen Landesteilen Spaniens heftig protestiert haben. Denn Saudi-Arabien hat kurzerhand ebenfalls einen Auftrag storniert, wo es um die Lieferung von 5 Fregatten für die sogenannte saudische Kriegsmarine geht. Und da klingelten alle Alarmglocken, auch in der Regierung Sanchez. Hier ist linke offizielle Politik offensichtlich an ihre institutionellen und wirtschaftlichen Grenzen gestoßen. Und das ist schade, aber das ist, wie Brecht sagt, die Arbeiter, wenn sie nicht bewusst sind, fordern das Recht, ihre Arbeitsplätze in den Bombenfabriken zu erhalten. Was für ein schöner Sonntag. Und hiermit beende ich den Katastrophenblock. Ich bringe ein Lied. Ein Lied für unsere Freunde aus Hamburg von der Gruppe Slime. Das Lied heißt Let's Get United. Und dann kommen unsere Hamburger zu Wort. Für die Schlacht um die Nation. Aber wir sitzen noch im Plenum bei der achten Diskussion. Obwohl wir eigentlich doch einig sind, bleiben wir uns auf an Tausenden von Kleinigkeiten. Wenn ihr wollt, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, darf eines nicht fehlen, und das ist Solidarität. Let's get united, let's get united, Solidarity. Let's get united, let's get united, don't stay divided. Solidarity, let's get united, let's get united. Tu lo sai, non è un gioco, la tua gente e la tua storia. È ora di mettere da parte l'odio, l'invidia e la falsa gloria. Guarda avanti, davanti a te, mille volti diversi ma uguali a te. Uniti si vince l'unione, fa la forza e la tua forza è unione. Solidarietà. Let's get united, let's get united, solidarity. Let's get united, let's get united, don't stay divided. Solidarity, let's get united, let's get united. Principles, stick to your guns, we will show them together. Together is one, there is still faith left in the human race. Say it loud, sing it proud. Let's get united, people unite. Let's get united, solidarity. Das war Slime aus Hamburg. Let's get united. Meine Damen und Herren, es ist kurz vor 11 am heutigen Samstag, dem 8. September 2018. Mal kurz der Wetterbericht. Ich habe gerade den Kopf aus dem Fenster gehalten. Blauer Himmel, immer noch sommerliche Temperaturen. Heute Nacht hat es geregnet, im Moment nicht. Aber es sind Regenschauern für das Wochenende angesagt. Sie hören Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda hier in Barcelona. Zu Gast heute im Studio junge Leute aus Hamburg. Junge Leute ist relativ. Hallo, Andreas. Hallo, hallo. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Morgen. Hallo, Karin. Stellt euch doch mal kurz selber vor, Andreas. Ja, ich bin Andreas Beuth. Ich wohne in Hamburg. Ich lebe im Hamburger Schanzenviertel. Ich bin vom Beruf Rechtsanwalt, sogenannter linker Rechtsanwalt, der so eher die Unterprivilegierten in Hamburg vertreten hat. Diese Tätigkeit habe ich 30 Jahre ausgeübt, habe vor 2 Jahren aufgehört, um mich dem G20 zu widmen. Nein, das ist nicht richtig. Ich wollte sowieso aufhören und dann kam der G20 in Hamburg. Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, die Provokation, wie gerufen. Okay, außerdem bin ich der Anmelder der Demonstration Welcome to Hell, eine der wichtigen Demonstrationen gegen den Gipfel. und ich bin Teilnehmer der Antirepressionskampagne United We Stand. Dazu kommen wir gleich im Einzelnen. Ja, ich bin Karin. Es ist uns eine Ehre, euch heute hier im Studio zu haben. Der zweite Gast bzw. die zweite Gästin ist Karin. Hallo. Hallo, ich wollte mich nur kurz fassen. Also ich bin Karin und ich bin auch bei United We Stand und genau, mache gemeinsam mit Andreas Antirepressionsarbeit. Ich komme auch aus Hamburg. Lebst du auch im Schanzenviertel oder im Nachbarviertel? Also im Großen und Ganzen kann man sagen St. Pauli, also aber ich, das ist ja noch ein bisschen eingeteilt, also ich wohne im Karoviertel. Gut, nochmal willkommen. Ich hatte die Sendung eingeleitet mit einem Lied von der Gruppe 1000 Roboter, Hamburg brennt. Und es geht um ein Thema, das nicht nur die Medien, sondern auch die Herzen in Unruhe versetzt hat, weltweit. Es ging um den G20 in Hamburg 2017. Im Juli 2017 fand in Hamburg der G20-Gipfel statt. Gegen dieses Treffen der Regierungen der reichsten Länder der Welt formierte sich massiver Widerstand aus aller Welt. Diese Protestaktionen wiederum trafen auf massive Repressionen von Seiten des Staates. Der Widerstand, die Repression und die Reaktion der Medien, ja, sind das Thema unserer heutigen Sendung, über das ihr jetzt berichten werdet. Bitte, Andreas, leg mal los. Fang mal an. Also im Juli 2017, vor etwas über einem Jahr, fand das mittlerweile 12. Treffen der sogenannten G20, das heißt Gruppe der 20 wichtigsten Industrieländer, in Hamburg statt. Und darum soll es jetzt im Folgenden gehen. Erstmal kurz zur Bedeutung des G20-Treffens. Da muss man unterscheiden Bedeutung für diejenigen, die an der Macht sind, also für die herrschenden Regierungen und Staaten. Es ging mal wieder darum, die Machtverhältnisse, die kapitalistischen Machtverhältnisse zu sichern, zu zementieren und auszubauen. Es trafen sich die 19 reichsten Länder der Welt und die Europäische Union. Es ging darum, im Einzelnen Strategien abzusprechen, um durch Ausbeutung, Enteignung, durch kriegerische Interventionen, durch Umweltzerstörung und Bekämpfung von Fluchtbewegungen nichts anderes zu machen, als den Reichtum der reichsten Länder zu sichern und auszubauen und die ärmeren Menschen bzw. die Flüchtlinge dort zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes, dort zu isolieren, wo sie herkommen. Es trafen sich Imperialisten wie Trump, der alleine schon für 10.000 Protestierende gut war oder mehr, Putin, es trafen sich Diktatoren wie Erdogan, es trafen sich Vertreter von Folterstaaten wie Saudi-Arabien und es trafen sich als Alibi-Funktion sozusagen die bürgerlichen sogenannten Demokratien wie die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich als Beispiel. Welche Bedeutung hat der G20 nun für die Weltbevölkerung? Um es kurz zu sagen, hohe Kosten, viel Geld verschlingt so ein Gipfel, es sollen weit über 100 Millionen Euro gewesen sein und natürlich keine Verbesserung. Das heißt, es geht um die Verteilung von Macht und Reichtum auf Kosten der armen und ausgebeuteten Menschen. Es gibt eine berühmte Zahl, 8 Milliardäre auf dieser Welt haben mehr Vermögen als 50% der Bevölkerung, also natürlich der ärmere Teil der Bevölkerung. Das spiegelt unter anderem, wie hier eigentlich Reichtum auf der Welt verteilt ist. Und natürlich dient ein solcher G20 nicht der Veränderung dieser Verhältnisse, sondern der Festigung. Auswirkungen der Politik der G20 sind Hungerkatastrophen, Krankheiten, Fluchtbewegung, Krieg und Zerstörung und wie gesagt hohe Kosten, keine Ergebnisse. In Hamburg war es aber so, dass der G20 auch von hoher Bedeutung war für die linke Bewegung. Zum einen schon traditionell, was Gipfelproteste angeht, der Kampf gegen die Weltherrschaft der G20-Staaten, die selbsternannte Weltherrschaft. Das ist ja kein Treffen der UNO. Dieses Treffen ist nicht legitimiert. Das heißt, es ging darum, dem G20-Treffen, den G20-Staaten generell die Legitimation eines solchen Gipfels mit Ergebnissen, die es dann doch gar nicht gab, abzusprechen. Und der zweite Punkt war natürlich, dass es eine ungeheure Provokation war für die gesamte Linke in Hamburg, ein solches Treffen in einem linken Barrio, nämlich im Schanzenviertel in der Nähe der Roten Flora, abzuhalten. Das wurde von vielen Menschen, ob die nun radikal waren oder linksliberal, als Kampfansage und Provokation empfunden. Und dementsprechend fingen die Vorbereitungen gegen diesen G20-Gipfel etwas zu unternehmen, auch schon etwa anderthalb Jahre vor dem Gipfel oder fast zeitgleich damit, dass feststand, dass es diesen Gipfel in Hamburg gab, statt. An die Moderation kurz, ihr müsst mal sagen, wenn wir da irgendwie eine Pause machen wollen. Sonst jetzt wäre zum Beispiel so, können wir so einen kleinen Break machen. Also, wir haben hier, Andreas, jetzt erstmal im Hintergrund die Szenen aus Hamburg. Mhm. Die sind vom 7. Juli 2017. Du hast gesagt, die Linke, die Bedeutung für die Linke, die hast du gerade herausgestellt. Ihr habt sehr gut eigentlich mobilisiert im Vorfeld. Und zwar, du warst ja selber im Komitee für Welcome to Hell. Und klingt das nicht für die Herrschenden ein bisschen provokativ? Ich habe immer gehört, dann auch Welcome to Hell, der Verfassungsschutz, die Polizei, man rechnet mit schweren Ausschreitungen, der schwarze Block. Es wurde also auch von der anderen Seite sehr viel Propaganda gemacht, sehr viel Böse- und Hasspropaganda gegen die Organisatoren dieser Proteste. War das schwer, das zu organisieren? Nee, es war nicht schwer. Also Es hat aber viel Arbeit gekostet. Also es war schon so, dass die Leute sind nicht von selbst gekommen, sondern es war meistens so, dass man, um zu mobilisieren, umfangreiches Propagandamaterial in die gesamte Bundesrepublik Deutschland schicken musste, aber auch ins Ausland. Und da musste natürlich vieles übersetzt werden. Und maßgeblich war aber auch, dass wir sehr viele Veranstaltungen gemacht haben seinerzeit, auch im Ausland. Es gab Veranstaltungen als Beispiel in Rom, in Barcelona, in Paris, in Madrid. Und das war natürlich sehr aufwendig. Deshalb waren wir wirklich anderthalb Jahre mit der Vorbereitung beschäftigt. Und um dann am Tag unserer Demonstration, da komm ich später noch drauf, brutal zerschlagen zu werden. Also anderthalb Jahre Vorbereitung für eine halbe Stunde irgendwo rumstehen und dann, ich sag mal, auf die Fresse kriegen. So. Aber insgesamt, das kommt auch noch, hat es sich gelohnt, diese ganze Mobilisierung. Ich kann ja vielleicht einfach mal weitermachen. Die Frage war, du hast gesagt, um dann auf die Fresse zu kriegen, die Polizei muss das ja irgendwie auch inszenieren und da muss ja eine Handhabung da sein und wir kennen das ja aus anderen Bereichen. Die Polizei tritt also massiv auf, baut sich da auf vor den Leuten und fängt dann an, erstmal einzelne Leute rauszugreifen und zu provozieren. Das waren die normalen, sagen wir mal, Abläufe auch früher in Kreuzberg bei Hausbesetzer-Demos. War das da genauso in Hamburg? Nee, diesmal was anders. Also ja? Es ging gar nicht so darum, Leute festzunehmen. Es sind, da kommen wir auch noch später zu, eigentlich nicht so viele Leute festgenommen worden. Die festgenommen worden sind, wurden drakonisch bestraft, aber das ist ein anderes Thema. Sondern es ging wirklich darum, die Demonstration Welcome to Hell jedenfalls zu zerschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es wurde mit einer unglaublichen Brutalität draufgehauen und auch getreten auf am Boden liegende Menschen. Und es ist ein glücklicher Zufall, dass da niemand ums Leben gekommen ist. Wir erinnern uns alle an Genua damals, die Gipfelproteste in Genua. Da gab es ja einen Toten und Scholz, der Ex-Bürgermeister, jetziger Außenminister, wer nix wert wird, Außenminister, naja, der versteifte sich ja dann später zu der Aussage, hätte es Tote gegeben, wäre ich zurückgetreten und der Gipfel wäre abgebrochen worden. Das kann ich nur als Zynismus empfinden. Es gab mehrere sehr, sehr schwer Verletzte und es sind viele Leute in Krankenhäuser eingeliefert worden. Ich komme noch mal kurz auf die Mobilisierung im Vorfeld zu sprechen. Ich hatte schon gesagt, es gab eine deutschland- und europaweite Mobilisierung mit Flugblättern, mit Plakaten, vielen Veranstaltungen. Einige Länder hatte ich schon genannt, Italien, Frankreich, Holland, Belgien, Schweiz, Österreich, Spanien und andere Länder. Und es gab bereits im Vorfeld, und damit war nicht unbedingt zu rechnen, denn das Ganze wurde ja als Festival der Demokratie verkauft, Aber ein Festival der Demokratie kann ja nicht so aussehen, dass kurz vorher eine Demonstrationsverbotszone eingerichtet wurde von sage und schreibe 38 Quadratkilometern. Das ist halb Hamburg und das ist jedenfalls der gesamte Innenstadtbereich einschließlich aller Szeneviertel. Das heißt, es war im Prinzip an den Gipfeltagen am 7.7. und 8.7. verboten, mit mehr als zwei Leuten, also zu dritt, mit einem kleinen Transparent sich auf die Straße zu begeben, denn eine Versammlung fängt ab drei Personen an. Das, um es vorwegzunehmen, wurde massiv unterbrochen, hat sich also massiv konterkariert, hat sich niemand dran gehalten. Die Leute haben sich die Straße angeeignet, sind rausgegangen, ob nun Verbotszone oder nicht. Der zweite heftige Einschnitt, das gab es auch bei vorigen Gipfeln, glaube ich, nicht, waren Camp-Verbote. Also alle lange vorher angemeldeten Camps. Es gab ein antikapitalistisches Camp und ein etwas offeneres Camp, also im Wesentlichen zwei große Camps, wurden mit Verboten überzogen. Da wurde lange juristisch drum gekämpft. Am Ende hat man sogar gewonnen. Und das Camp wurde zugelassen, das wurde von der Polizei aber ignoriert. Also das Gerichtsurteil wurde von der Polizei ignoriert. Es wurde trotz Gerichtsurteil, dass das Campen zulässig ist, mitschlafen. Also zynischerweise hat die Polizei nämlich teilweise gesagt, ja, ihr könnt da ein Camp aufbauen, auch Zelt, aber ihr dürft nicht drin schlafen. Was für ein Unsinn. Wurde durchbrochen und vielleicht zu dem Thema noch ein Satz. Und es wurden zeitgleich mehrere Plätze einfach besetzt, also man ging dazu über, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und ganz toll, bestimmte Institutionen in Hamburg wie das Schauspielhaus, das ist sehr bekannt, ist ein Theater in Hamburg, hat seine Pforten geöffnet und Leute dort schlafen lassen, ebenso diverse Kirchen und der Fußballverein FC St. Pauli hat sein Stadion teilweise geöffnet, damit Leute dort schlafen können. Es wurde auch zum Teil der sogenannte Rechtsstaat außer Kraft gesetzt. Es gab zum Beispiel Sondergefängnisse, es gab Sondergerichte und es gab Sonderhaftbedingungen, die eigentlich keinem nationalen oder internationalen Standard entsprachen, oder? Genau. Also es gab bereits im Vorfeld Hausdurchsuchungen. Es gab eine ständige Pressepropaganda und Drohung, dass wer sich nicht an die Regeln hält, für lange, lange Zeit im Knast verschwindet. Und es wurde tatsächlich ein Extraknast gebaut, etwas außerhalb von Hamburg. Also ein Sonderknast für Leute, die gegen den Gipfel protestieren. Und es wurde ein Sondergericht gleich angebunden an den Knast. Also da saßen extra Richter, die sich im Übrigen freiwillig gemeldet haben. Es gab aber genügend. Von denen ist natürlich nichts Gutes zu erwarten gewesen in ihren Entscheidungen. Und es gab ganz, ganz miese Haftbedingungen. Also ich glaube 3 Quadratmeter pro Person. Das sind dann, wenn man 10 Leute zusammensperrt, dann vielleicht 30 Quadratmeter. Und es gab aber die ganze Zeit über, als Leute dort eingeliefert, abgeliefert wurden, auch ein hohes Maß an Solidarität. Ich würde jetzt dann kurz zum eigentlichen Widerstand, zu dem, was gelaufen ist an diesen Tagen, kommen. Ja, ja, sofort, einen Moment. Wir müssen hier weg, Mann! Entschuldigung, Entschuldigung. Sie hören Niemandsland, Sie hören Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Meine Damen und Herren, zu Gast im Studio, Vertreter des Welcome to Hell Gipfels, wenn ich das mal so sagen darf, in Hamburg. Bündnisses, parallel zum G20-Gipfel der Mächtigen dieser Welt. Nächstes Thema, Werner. Die Formen des Widerstands, oder? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das ja damals vor über einem Jahr so aus der Ferne mitgekriegt und jetzt, wo hier Andreas und Karin darüber reden, kommen mir wieder so einzelne Sachen in Erinnerung. Aber so eine konkrete Frage habe ich im Moment gar nicht dazu. Also ich finde, ihr solltet einfach ein bisschen weiter erzählen und ja. Es gab viele Formen des Widerstands. Es gab friedliche Formen, es gab fantasievolle Formen, lustige Formen, künstlerische Formen. Wo wart ihr eigentlich mit? Oder was war Welcome to Hell? Wo würdet ihr diese Form einordnen? Also die Unterscheidung dieser Form irgendwie halten wir eigentlich auch eher für unpassend, weil es eigentlich auch staatlich gewollt ist, eine Spaltung hervorzurufen, irgendwie uns zwischen Gut und Böse zu definieren. Und deswegen würde ich einfach nur zwischen unterschiedlichen Widerstandsformen, also würde ich nur davon sprechen. Genau, die können wir jetzt ja mal vorstellen, wobei das eine richtige Bemerkung ist von Karin. Also wir sind nicht nur Welcome to Hell, sondern wir waren, ich sag mal, als Autonome oder als Internationalisten auch in dem Gesamtbündnis vertreten. Und das war sowieso die neue Qualität, dass man sich nicht hat spalten lassen, sondern dass alle alles gemacht haben und mehr oder weniger getragen haben. Aber ich erzähle mal so ein bisschen, damit das plastisch wird. Ging los am 4. Juli mit dem sogenannten Cornern. Das wissen viele Leute gar nicht, was das ist. Das ist wohl eine Hamburger Spezialität. Gerade bei gutem Wetter sitzen die Leute an der Corner, also an der Straßenecke, trinken Bier oder was anderes, unterhalten sich, machen Party und bringen beim G20 ihren Unmut über den Gipfel zum Ausdruck. Kommt Polizei vorbei, wird Kann man bepöbelt. Da nicht schnell anecken, wenn man cornert? Ja, da kann man auch anecken und so war es denn auch. Also das total friedliche Cornern von wahnsinnig vielen Leuten, etwa 10.000 Leute waren da an den zentralen Stellen zugange, wurde dann auch ziemlich schnell mit Wasserwerfern bedacht, taktisch sehr ungeschickt von der Polizei, weil man damit natürlich für die Folgetage schon sehr viel Wut und Unmut geschaffen hat. Das Cornern setzte sich dann auch in den Folgetagen immer wieder fort. Am 5. Juli dann eine Demo im Zeichen von Techno-Musik, Techno-Rave mit dem tollen Titel Lieber tanz ich als G20. Die hatten 3.000 Leute angemeldet, also sie hatten gedacht, ja, eine Demo, aber so groß wird sie nicht. Und es waren dann sage und schreibe 25.000 bis 30.000 Leute da. Ich bin nun kein Techno-Fan, sondern stehe eher auf Blues oder Rock, aber habe mir das immer wieder angeguckt. Die zogen mehrfach hin und her durch die ganze Stadt und durch Schanzenviertel und relativ dicht an der Messe vorbei und es war eine super Stimmung, es war auch super Wetter an den Gipfeltagen und auch die Demo wurde nach Abschluss dann von der Polizei im Gängeviertel, das ist auch ein linker Treffpunkt, da endete die Demonstration, angegriffen mit Wasserwerfern. Auch das hat natürlich für viel Unmut gesorgt. Und dann am 6. Juli dann doch unsere Demo, die autonome antikapitalistische Demonstration Welcome to Hell. Genau, du hast vorhin gefragt, Welcome to Hell, ist das nicht sehr martialisch? Ja, ist es vielleicht, hätte man vielleicht doch anders benennen müssen. Gemeint war Welcome to Hell im doppelten Sinn, nämlich dass die Menschen, die Opfer der G20 sind, dass die quasi in der Hölle sind, dass die G20 die in der Hölle willkommen heißen und natürlich war es symbolträchtig, dass wir die G20-Vertreter, dass wir denen die Hölle bereiten werden, aber das ist natürlich Symbolik, dass das nicht jetzt in irgendeiner Form militant durchsetzbar war, das war jedem klar. Gut, es gab da erstmal eine Kundgebung am Fischmarkt mit internationalen Beiträgen, viel aus der dritten Welt, es waren unglaublich viele Leute gekommen. Bei schönem Wetter auf der Kundgebung waren ungefähr 15.000 Leute, damit hat man nie gerechnet. Und dann hat sich die Demonstration aufgestellt, Diese 15.000 Leute mit einem schwarzen Block vorneweg, der nun gar nicht so groß war, vielleicht 2.000 Leute, und nach 50 Metern war Schluss, nach 100 Metern war endgültig Schluss, Vorwand war Vermummung. Dann sind wir als Anmelder sogar durch die einzelnen Reihen gegangen und haben den Leuten das vermittelt und sie gebeten, die Tücher etwas weiter runterzuziehen. Da gab es völlig absurder Vorgang, eine Vereinbarung mit der Polizei, dass die Tücher unter die Nase gezogen werden müssen. Also die Augen müssen frei bleiben, ansonsten kann der Rest des Gesichts, also von Nase bis Kinn, bedeckt bleiben. Also da... Naja, also so ein Firlefanz. Und für die Gesichtserkennungsprogramme der Polizeicomputer ist das natürlich wichtig. Die haben natürlich Face Recognition Programs. Ja. Ja, ja. Die können dich also identifizieren durch dein Gesicht. Und genau, wenn da ein wichtiger Teil fehlt, dann ist das natürlich für die Polizei ein Nachteil und die können dich nicht archivieren und in ihre Störerlisten aufnehmen. Genau, und Sinn der Vermummung für viele Leute war natürlich, sich so, sich unkenntlich zu machen, damit man nicht identifiziert werden kann. Da gibt's aber fantasievolle Formen, zum Beispiel falsche Bärte ankleben, Spaßbrillen aufsetzen, Pausbacken vom Karneval. Dieser Pausbacken ist natürlich auch schön. Der letzte Gipfel, man wird dazulernen. Das hat es auch gegeben und das ist aber teilweise auch nicht ganz gut aufgegangen. Also weil die Polizei bevorzugt auch Leute mit bunter Kleidung irgendwie. Ich glaube, ein junger Mann hatte ein T-Shirt irgendwie, wo er seine Freundin gesucht hatte, an und war dann ganz klar zu erkennen. Und die wurden auch also gezielt auch geschlagen und teilweise auch mitgenommen. Also um zu zeigen, wir lassen uns nicht täuschen. Das sind ganz besonders heimtückische Demonstranten. Die verkleiden sich auf harmlos. Ich würde sagen, es ging eher darum, irgendwie, also die Repression irgendwie auszudehnen auf möglichst viele Leute und die Wiedererkennbarkeit ist natürlich auch mehr gegeben, wenn Leute bunt bekleidet sind und auffällig sind, also mit schwarzer Bekleidung irgendwie. Wird das dann deutlich schwieriger, irgendwie bestimmte Leute aus einer Demo herauszuziehen. So im Nachhinein war der Startpunkt der Demo auch schlecht gewählt, denn die Polizei hat uns genau dort aufgehalten, wo man in beide Richtungen nicht wegkam. Das war direkt am Fluss Elbe. Da gibt es eine fast 2 Meter hohe Mauer, eine Flutschutzmauer. Das heißt, man konnte gar nicht Richtung Fluss weg und auf die andere Seite konnte man auch nicht, weil da Häuser sind mit sehr wenig Eingängen und Durchgängen. Und genau da erfolgte der Angriff. Den Leuten ist dann zum Glück von Außenstehenden geholfen worden, die sie die Mauer hochgezogen haben. Ansonsten wären die Leute quasi an der Mauer zerquetscht worden. Und einigen ist das auch passiert. Und das war unverantwortlich, aber gezielt, dieser Angriff. Die Leute können nicht weg und es wird immer weiter auf sie eingeschlagen. Also ich war da selbst in der Situation, habe selbst auch Pfefferspray abgekriegt, bin, weil ich der Polizei bekannt bin, jetzt nicht persönlich angegriffen worden, aber es war das blanke Entsetzen, was mich da erfasst hat, wie da mit meinen Freunden und Freundinnen umgegangen wird. Ganz fürchterlich so, und dann war die Demo quasi zerschlagen erstmal und dann sammelten sich die Leute aber wieder und dann ist was passiert, was mir sehr, sehr viel Kraft gegeben hat. Dann gab es einen zweiten Anlauf von Demonstrationen und dann waren es nicht mehr 15, sondern eher 20.000 Leute. Da gab es verschiedene Soli-Demonstrationen, die sich auf diese Demo zubewegt haben. Vom Recht auf Stadtbündnis, das ist auch wichtig in Hamburg, machen so Stadtteilarbeit in verschiedenen Bereichen und noch eine andere Demonstration, sodass wir auf einmal 20.000 Leute waren und auf der ursprünglichen Route dann auch gegangen sind. Bis ins Schanzenviertel, da wurde die Demonstration allerdings erneut angegriffen und zerschlagen. Also durch diesen zweiten Versuch, der hat für vieles entschädigt, waren wir dann doch ganz zufrieden mit der Demonstration. Ja, wenn man die Bilder hier sieht, wir haben ja nochmal die Videos hier laufen, vom 6.7. jetzt, Demo am Fischmarkt, da kann einem ja Angst und Bange werden, wird immer klaustrophobischer. Es geht ja auch um diese Einkesselung. Das hat die Polizei ja auch geübt, Demonstrationsmassen einzukesseln, Mengen zu zerteilen und die geometrisch praktisch zu beherrschen, indem man bestimmte Teile abtrennt und in Panik versetzt und so weiter. Genau. Was mir aufgefallen ist bei den Videos, die hier in eurer tollen Dokumentation zu sehen sind, das ist die No-G20-Dokumentation, da sieht man, dass die Polizei hinten auf dem Rücken so Symbole haben, Dreiecke, Balken, Streifen. Das sind wahrscheinlich die für sie nur erkennbaren Zeichen für ihre Einheiten, oder? Oder hat das was anderes zu bedeuten? Habt ihr darüber gesprochen? Nein, das sind bestimmte Gruppen, wobei jede Landespolizei, es waren ja glaube ich fast alle Landespolizeien Deutschlands eingesetzt, haben ihre eigenen Farben und ihre eigenen Symbole und die Dreiecke, das ist dann ein bestimmter Zug und die Kreise ist ein anderer Zug und es gibt Leute auch in der linken Szene, die sich damit sehr, sehr, sehr gut auskennen. Ich für mich denke, das muss man nicht unbedingt wissen. Also das sind so Erkennungsmerkmale unter der Polizei. Außerdem stehen da auch Nummern oder Zahlen drauf. Sind die auch so zu interpretieren oder ist es dadurch auch möglich, einzelne Polizisten zu identifizieren oder nicht? Das ist in Deutschland nach wie vor nicht möglich. Es gibt immer wieder Versuche und Gesetzesentwürfe der Partei Die Linke denn meistens oder Forderungen des Grundrechtekomitees, eine solche Identifizierbarkeit von Polizeibeamten einzuführen. Das wird von den Polizeigewerkschaften, die sehr mächtig sind in Deutschland und die sehr rechtslastig und konservativ sind, immer wieder verhindert. Es gibt es nur für Polizeiführer. Also die allerobersten Polizeiführer haben Namensschilder. So. Aber das hilft natürlich nicht, wenn es um den einzelnen prügelnden Polizeibeamten geht. Und das nicht gewollt ist, dass eine Wiedererkennbarkeit auch da ist oder gegeben ist irgendwie. Das zeigt ja auch schon, dass die Polizisten dort teilweise ja auch vermummt sind. Gut, ich würde mit dem, was passiert ist, nochmal kurz fortfahren und dann würde quasi im zweiten Teil dann Karin übernehmen und wir haben auch noch einen anderen Gast hier, der würde auch noch was sagen wollen. Wir waren jetzt an dem Vortag stehen geblieben, am Donnerstag, den 6.7., am 7.7., das war dann der erste eigentliche Gipfeltag. Da fanden Blockaden zivilen Ungehorsams statt, die wochenlang eingeübt worden sind. Und zwar hat man sich an 5 Punkten getroffen und ist dann mit einem sogenannten Fünf-Finger-System vorgedrungen in Richtung Messehallen, wo der Gipfel ja im eigentlichen Sinne stattfand, und in Richtung Elbphilharmonie. Das ist so ein Protzprojekt des Hamburger Senats, wo die dann am Abend des ersten Gipfeltages fett gespeist haben. Und was haben sie gehört? Friede, Freude, Eierkuchen, hätte ich fast gesagt. Nee, ein berühmtes Lied. Das führte dazu, dass etliche Straßen blockiert waren, aber der Gipfel konnte verzögert werden, aber er konnte nicht aufgehalten werden. Gleichzeitig fanden offenbar auch als Reaktion auf die Zerschlagung der Welcome-Hell-Demo am Vortag gezielte militante Aktionen statt mit hohen Sachschäden. Zum Beispiel wurde in der Elbchaussee, das ist eine der bekanntesten Straßen, wo durchweg reiche Leute wohnen, wurden insgesamt 20 Autos abgebrannt, 10 Geschäfte eingeschlagen, Polizeiwache angegriffen, hoher Sachschaden. Halbe Stunde lang kam keine Polizei, da fragt man sich, wie ist das möglich? Bei insgesamt 33.000 eingesetzten Polizeibeamten. Angeblich waren die Verkehrsverhältnisse so, dass sie nicht durchkamen. Wahrscheinlich standen sie sich die Einheiten selbst im Wege. Und dann ist am Nachmittag des 7.7. Etwas passiert, womit auch die Linken in Hamburg nicht so richtig gerechnet haben. Und zwar kam es zu erheblicher Randale, ausgerechnet im Schanzenviertel, wenn man so will, im eigenen Viertel, mit Barrikaden, mit Plünderungen von Geschäften. Ich würde mal schätzen, dass da ungefähr 10.000 Leute unterwegs waren. Am Anfang viele organisierte Gruppen, autonome Gruppen wahrscheinlich, die Polizei, die in diese Viertel am Anfang versucht hat einzudringen, mit Steinhagel zurückgetrieben haben. Die haben sich dann 4-5 Stunden lang nicht mehr in das Viertel reingetraut. Es wurde als eine Art befreites Gebiet empfunden. Dann haben sich die organisierten Kräfte aber zurückgezogen Und es war eher so eine Partystimmung und ja, Vorstadtkids und Leute, es haben sich Leute aus den Geschäften geholt, was sie sich sonst vielleicht nicht leisten können. Aber ich will das gar nicht jetzt so, ich will das überhaupt nicht glorifizieren, da war viel sinnloser Kram dabei. Hart Alk rausholen und austrinken oder das alle neueste Handy sich aneignen. Ich habe es nicht so recht verstanden, aber es gibt einige Bücher darüber. Das Ganze nennt sich ja Riot. Sowas gab es vorher auch in London oder in Paris. Oder in Kreuzberg 1987. In Kreuzberg 87, das wird ja etwas hochtrabender Aufstand von Kreuzberg genannt, auch so im Nachhinein, aber es ging da schon richtig ab. Ja, und das Problem war da ja natürlich, dass Läden, dass Szeneläden auch eingetreten wurden und Müsli-Geschäfte und der alternative Biobäcker und all das. Und das hat dann sehr viel Spaltung und böses Blut gegeben im Kiez. Ja, aber in Hamburg so ähnlich, da wurde aber dann, da wurde eher so Rewe und Butnikowski, das sind so auch Ladenketten geplündert, und wenn versucht wurde, linke Läden oder Kneipen oder einen linken Buchladen anzugreifen, dann wurde das durch anwesende Leute sofort verhindert, also hier nicht, und daran haben sich die Leute auch gehalten. Also es lief auch noch in dem Chaos noch ein wenig diszipliniert ab. Dafür, für diese Straßenrandale, hat die Polizei und die politische Führung sehr, sehr viel Schelte bekommen. Gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich ende mal damit, dass dann am zweiten Gipfeltag eine lange, lange vorbereitete Großdemonstration stattfand unter Beteiligung aller Kräfte, die gegen G20 vorgegangen sind, von Partei Die Linke bis zu den Autonomen, war alles vertreten, auch Gewerkschaften, Gewerkschaftsjugend. Und da wurde ganz genau gezählt, wie viele Leute das waren. Und das waren sage und schreibe 75.000 Leute. Es war eine der allergrößten Demonstrationen, die es in Hamburg jemals gegeben hat. Ich glaube, zu Brockdorf gab es mal in den 80ern eine Demonstration mit 100.000. Und über diese Demonstration ist bezeichnenderweise kaum berichtet worden. Man weiß warum, es gab keine Randale. So, und dann ist das der Presse auch keine große Nachricht wert. Das war so im Wesentlichen. Es gab noch viel, viel, viel mehr in diesen Tagen. Aber das waren so vielleicht die Sachen, wo die meisten Leute gekommen sind. Insgesamt, wenn man das hochrechnet, wie viele Leute jeweils auf den einzelnen Aktionen waren, kann man sagen, dass ca. 200.000 Menschen in diesen Tagen unterwegs waren. Aus Hamburg, aus Deutschland und aus den benachbarten europäischen Ländern. Der Politiker zunft, geben sich auf das Träger wieder jegliche Vernunft. Sie lügen und betrügen nur das eigene Wohl im Blick. Das ist ihnen scheißegal, tut uns auch ein bisschen Geschick. Sie verwalten die Parole, jeden Witz in einer Hand. Doch wir sind arbeitslos und ausgebrannt. Aufruhr! Die Wohnung ging verloren und alles, was sie hatte. Nur weil der Mann starb, muss sie jetzt auf die Platte. Viele von sich waren in der Hand die Straßenzeitung. Niemand sieht sie an, stehen wir alle auf der Leitung. Viele lange Jahre, ein sorgenvolles Leben. Und dann so ein Ende, das darf es nicht geben. Obdachlos in Deutschland zu einem reichen Lande. Viele rüber uns alle, was für eine Schande. Aufruhr, Aufruhr! Aufruhr, Aufruhr! Aufruhr, Aufruhr! Aufruhr, Aufruhr! We'll be right back. die Seite an! Die Polizei soll sich sofort zurückziehen! Immer wieder gegen die Polizei! Ja, das war die Gruppe Die Skeptiker mit dem Lied Aufruhr von ihrem Album Fressen und Moral von 2009. Die Skeptiker, wohlgemerkt aus Berlin. Eine der großen Polit-Punk-Gruppen deutschsprachiger Zunge, zusammen mit Slime vielleicht die am emblematischste Gruppe aus dieser Musikszene. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Es gab sehr viel Repression auf dem Gipfel. Wir hören hier im Hintergrund die Leute rufen, aufhören, aufhören. Die Polizei schlägt da wirklich drauf, als wäre es kaltes Eisen. Ich habe vornherein den Eindruck gehabt, dass die Polizei sicherheitsstrategiemäßig so geplant hat, dass die Demonstration überhaupt nicht stattfindet. Wie war das mit der Repression genau? Gibt es da eine Dokumentation? Gibt es Zahlen? Karin? Repression, Thema Repression. Ja. Genau, ich wollte jetzt eigentlich ganz gerne eine kleine Überleitung machen und erstmal anknüpfen an das Letzte, was Andreas erwähnt hatte. Andreas sagte irgendwie, dass die Presse eine zentrale Rolle, also die Medien eine zentrale Rolle gespielt haben. Und genau, und dies hat sich halt auch im Nachhinein, also nach den Gipfelprotesten, dementsprechend einfach fortgeführt. Und hat auch verursacht, dass eine starke Repressionswelle der insgesamt drei Öffentlichkeitsfahndungen erfolgt ist. Die dritte Öffentlichkeitsfahndung ist jetzt vor kurzem gewesen, am 28.08. Und eine Öffentlichkeitsfahndung kann man sich so vorstellen, das wurde zuvor nur im kleinen Rahmen irgendwie an einzelnen Leuten, die ein sogenanntes Kapitalverbrechen begangen haben oder der Terrorismusvorwurf im Raum stand, irgendwie durchgezogen. Aber dass Menschen, die sich an einer angemeldeten Demonstration beteiligt haben, ohne einen konkreten Tatvorwurf in allen Zeitungen abgebildet werden, das würde ich als erstmalig bezeichnen. Wir haben alle die Fahndungsbilder gesehen, die gingen ja durch die Medien. Ich glaube, die Springerpresse ging da mit schlechtem Beispiel voran. Aber auch andere Zeitungen, also die Morgenpost auch. Und sich immer versucht zu profilieren als Gegenspringer-Zeitung. Also eigentlich waren das bis auf die Taz alle Hamburger Zeitungen. Bei der zweiten Öffentlichkeitsfahndung haben einige nicht mehr mitgemacht und bei der dritten haben noch weniger mitgemacht. Vorneweg natürlich die Bild-Zeitung. Ja, nächstes Thema. Forderung nach harter Bestrafung also. Da gab es jede Menge Ermittlungsverfahren und es gab auch exemplarische Strafen, oder? Ja, also es gab insgesamt 3.300 Ermittlungsverfahren. Genau, davon 1.300 gegen konkret identifizierte Personen. Wie viele Leute waren denn dann tatsächlich im Gefängnis, im Knast? So, das waren anfangs ungefähr 60 Leute. Und sitzen von denen jetzt noch welche im Gefängnis? Ja, jetzt sind noch insgesamt 6 Personen im Gefängnis. Wobei es jedoch so ist, dass es auch Freisprüche gegeben hat, zum Beispiel Jewgeni ist freigesprochen worden vor kurzem und er ist deswegen freigesprochen worden, irgendwie, weil das Aufnahmematerial, das Videomaterial, was also was dort verwendet wurde, nicht zu den Aussagen der der Tatbeobachter. Das ist eine bestimmte Einheit der Polizei irgendwie, die dem BFE untergeordnet sind irgendwie. Genau, also deren Aussagen passten einfach nicht zum Videomaterial und deswegen musste die Person freigesprochen werden. Das heißt, die Person konnte beweisen, dass sie unschuldig war. Das klingt so deren auch. Ja, natürlich. Person. Sie hatten nichts gegen diese Person. Nee, aber die Repression an dieser Person geht weiter, weil es wurden ja während des Gipfels viele Leute aus dem Ausland einfach mitgenommen. Also, ne, also das ist auch ganz exemplarisch irgendwie. Menschen, die einfach nur eine andere Sprache gesprochen haben, wurden einfach mitgenommen. Also viele Menschen aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich. Und genau, und Jewgeni, das hört man ja schon ein bisschen aus am Namen, kommt aus Russland. Und genau, er hat jetzt aber noch, der Freispruch ist klar, eine Haftentschädigung wird es auch geben. Aber er hatte irgendwie ein 5-jähriges Einreiseverbot irgendwie für das Schengen-Gebiet bekommen. Also das wurde ihm aufgelegt und dieses Verfahren läuft noch. Also. Und wie ging es dann weiter? Wie ist jetzt die Lage noch im Moment? Wie viele Leute haben noch Verfahren und wie sieht das aus? Ja, genau. Also es sind ja von den ursprünglich Behafteten sitzen ja noch sechs. Nein, das ist nicht die Ursprünge. Sitzen ja noch Menschen ein, also 4 Menschen und 2 sind jetzt aus Frankfurt am Main, also im Zusammenhang irgendwie mit dem sogenannten Elbchaussee-Verfahren irgendwie hinzugekommen. Genau, und das sind dann jetzt noch, also 2, aber also dort wurden insgesamt 4 Personen festgenommen, irgendwie 2 Erwachsene und 2 Jugendliche. Und die beiden Erwachsenen sind jetzt in Hamburg. Also die Jugendlichen, das wird noch wahrscheinlich im November oder in Richtung Ende des Jahres vor der Jugendkammer irgendwie verhandelt. Und genau, und die beiden Erwachsenen sind jetzt genau in Hamburg inhaftiert. Entstand eine längere Zeit eine Spannung und die Polizei versucht das ständig mit Wasserwerfern nach vorne, nach hinten gehen und Wasser zu spritzen, die Menschen zu provozieren. Am Ende haben sie das geschafft, dass sie das erreicht haben. Sie sind in die Menge reingefahren, die haben versucht, die Leute festzunehmen und es eskalierte. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, 91.4 FM auf Kontrabanda. Es ist Samstag, der 8. September 2018, gleich 11:45 am Mittag. Es bleibt uns noch eine knappe Viertelstunde Sendezeit. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Kontrabanda FM, 91.4. Que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Kommen wir zum Endspurt unseres Programms. Es gab also jede Menge andere Repressionsformen noch, Andreas und Karin. Es gab zum Beispiel Hausdurchsuchungen und ich weiß nicht, was da alles noch passiert ist. Erzählt noch ein bisschen darüber und dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Das war die Kampagne United We Stand. Ja, genau. Also Hausdurchsuchungen haben in Freiburg stattgefunden. Das war auch genau, in Anknüpfung mit dem Verbot von Indie Media links unten. Genau, und dann gab es auch noch verschiedene Hausdurchsuchungen und aber auch nicht nur Hausdurchsuchungen, sondern auch Observationen und genau, und der Versuch, irgendwie jemanden festzunehmen in Spanien, in Madrid und in Italien und Frankreich. Genau, ein Mensch aus Frankreich wird über den internationalen Haftbefehl gesucht. Ansonsten kann man sagen, dass die insgesamten Fahndungsergebnisse nicht ganz so erfolgreich waren, wie dieses unglaubliche Aufgebot irgendwie an Fahndungsmaterial? Nein, also ich wollte jetzt gerne auf die Soko Schwarzer Block nochmal zu sprechen kommen. Diese fördert ja, dass Menschen festgesetzt werden. Genau, und die Soko Schwarzer Block irgendwie ist anfangs mit 180 Personen, also mit 180 Polizisten gestartet. Und ist nun im Begriff der Auflösung, also es gibt nur noch 45, die sich konkret mit den Menschen von G20 irgendwie, von den G20-Demonstrationen irgendwie befassen. Und ist also deswegen in Auflösungen betroffen, was aber nicht heißt, dass man jetzt aufatmen kann. Also diese 45 Polizisten werden jetzt beim LKA weitermachen. Ja. Gut, kommen wir vielleicht zum letzten Punkt. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Es ist nicht mehr sehr viel Zeit hier im heutigen Niemandsland. Die Kampagne United We Stand, da geht es nämlich um die Solidaritätsarbeit. Vielleicht, Andreas, könntest du dazu noch etwas sagen? Und danach müssen wir schon raus. Ja, ich wollte noch ganz kurz zwei Sachen sagen, die wichtig sind. Das eine ist, dass es unverhältnismäßig hohe Strafen in Hamburg gegeben hat. Das kannten wir vorher gar nicht. So für auch Steine werfen, Flaschen werfen hat es immer so 10 Monate mit Bewährung gegeben. Hier hat sich alles entschieden an einem der ersten Fälle. Das war Peike aus Holland. Das ist wichtig. Der hat für 2 Würfe, die nicht getroffen haben, 2 Jahre, 7 Monate bekommen. Ohne Bewährung. Und das war so ein Gradmesser für die Folgeverfahren. Das heißt, wir haben zwar wenige Menschen, die verurteilt werden, aber die verurteilt worden sind, sind zu sehr, sehr heftigen Strafen verurteilt worden. Dann wollte ich als zweites noch sagen, das Ganze ist keineswegs zu Ende. Diese Hausdurchsuchungen in Madrid zum Beispiel, die waren am 29. Mai. Das ist noch gar nicht lange her. Die Verhaftungen in Frankfurt, die waren Anfang Juni. Seit Anfang Juni sitzen 2 Leute diesen Jahres genau, in Hamburg im Knast und warten auf ihren Prozess. Und das Ganze geht immer weiter. Zwar wurde die Soko-Sonderkommission Schwarzer Block verkleinert, das heißt aber nicht, dass sie nicht weiterhin ihre insgesamt 10.000 Videoaufnahmen und mehr und ihre Gesichtserkennungsprogramme und so weiter alles weiter auswerten. Und es gibt auch eine neue Qualität, es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Spezialabteilungen Deutschlands, Spaniens, Frankreichs und Italiens. Und auch in Spanien muss man denken, wie Madrid zeigt, ist die Repression keineswegs schon vorbei, sondern man muss damit rechnen, dass auch in Spanien, vielleicht auch in Barcelona, noch irgendetwas passieren kann. In Madrid waren übrigens 7 Tatverdächtige betroffen von den Maßnahmen und durchsucht wurden 2 besetzte Häuser und 1 Wohnung. Man hat die Leute entweder nicht angetroffen oder dann nach Personalienfeststellung wieder laufen lassen. Also es sitzt niemand im Knast, aber das Ganze zeigt, dass die Repression immer weitergeht. Gut, dann kurz zu United We Stand. Das ist ein Bündnis, in dem sitzen unter anderem die Rote Hilfe Hamburg, der Ermittlungsausschuss Hamburg, viele Gruppen und Einzelpersonen. Die Aufgaben sind Prozessbegleitung. Also keiner soll alleine zum Gericht gehen. Alle, die wollen, dass sie unterstützt werden, bekommen Unterstützung mit Kundgebung vorm Gericht. Dann monatliche Knastkundgebung in der JVA Bilwerder, das ist ein bisschen außerhalb von Hamburg. Da saßen und sitzen die Gefangenen ein. Dann gab es mal eine Demo mit leider nur 2000 Leuten, aber immerhin. Außerdem machen wir Veranstaltungen. Wir organisieren, dass Briefe an die Gefangenen geschrieben werden. Wir verkaufen T-Shirts, Buttons und wir sammeln Spendengelder. Es sind insgesamt bis jetzt schon 100.000 Euro zusammengekommen. Das wird aufgrund der Vielzahl der noch offenen Verfahren noch nicht reichen. Aber das zeigt, dass die Spendenmoral gut ist. Ich verlese mal gerade das Spendenkonto. Also erstmal Leute, ihr braucht den IBAN. Der klingt so. DE 26 2005 0550 1250 1336 24. DE 26 2005 0550 1250 1336 24. Ihr müsst euch das nachher auf dem Podcast mehrmals anhören. Ich werde versuchen, das Spendenkonto auch im Podcast zu veröffentlichen. Und dann gibt's noch BIC? Ah, das ist das Bankkonto. BIC. BIC? Das BIC ist H-A-S-R-D E-H-H-X-X-X. Und Überweisungszweck Underkonto I-E-A United. United auf Englisch. United. Damit das klar ist. Kontoinhaberin ist Frau Ursula Eckert. Ich weiß nicht, ob das unbedingt dazugehört, aber ich sag's mal. Okay. Ja, vielen Dank. Das hätte ich sonst auch verlesen, aber so ist es ja noch viel schöner. Dann wollte ich noch darauf hinweisen, dass wir schon eine Veranstaltung, ähnlich wie jetzt die Sendung, in Baskenland gemacht haben und auch eigentlich in der nächsten Zeit gerne eine in Barcelona machen würden. Wir sind uns noch nicht so ganz im Klaren über Ort und Zeit. Da gibt es verschiedene Vorstellungen. Wer jetzt eine super Idee hat, also interessiert ist an so einer G20-Veranstaltung, die läuft so ähnlich wie die Sendung jetzt, aber mit ganz viel Videomaterial, der möge sich über das Radio bei mir melden. Auch wer einen geeigneten Veranstaltungsort weiß oder einen Vorschlag dazu hat, möge Kontakt aufnehmen und dann kriegen wir das im Laufe des Septembers oder spätestens im Oktober auch hin. Ich glaube, es gibt viele, die das interessiert. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Karin, fürs Hiersein und für die wichtigen Informationen zu einem Thema, das wahrscheinlich alle Menschen betrifft, die aufstehen und aufgestanden sind, um gegen die Ungerechtigkeit und das Unrecht in der Welt zu protestieren. Ja, wir haben ja auch eine Freundin im Studio, Helga, die hat auch etwas zu berichten aus Hamburg vom damaligen G20-Gipfel, bitte. Ja, hallo, also stelle ich mich kurz selber vor, ich bin keine Hamburgerin, ich bin Deutsche, wohne aber seit 25 Jahren in Barcelona, habe Freunde und Freundinnen in Hamburg und fahre jedes Jahr hin und letztes Jahr habe ich natürlich meinen Besuch so geplant, dass er zusammenfiel mit G20. Ich war insgesamt 3 Wochen da, also schon vorher, während und danach. Muss auch dazu sagen, ich bin nicht mehr 20, bin also zwar auf dem G20, aber schon älter, bedeutet, dass mit dem schnellen Davonlaufen oder so ist nicht mehr so meine Sache. Trotzdem überall dabei sein, ja, und das war sehr einfach und das war für mich das Beeindruckende. Ich habe nämlich in St. Pauli gewohnt bei meinen Freunden, genau da, wo wir uns eingliedern wollten in die Welcome to Hell des Monts. Das ist eine Brücke, wo man runtergehen kann und genau dort, wo sie sie zerschlagen. Wir standen oben drüber. Ich kann also das, was man auf den Videos sieht, von Brutalität und Menschen an die Mauer drängen und so, einfach nur bestätigen. Ich will aber jetzt nicht mehr über die Repression reden, vielleicht nur, also wenn so eine große Demo in Deutschland ist, dann sind ganz viele Polizisten da, weil es da keine Gummigeschosse gibt. Ich kenne das noch aus dem Baskenland, wo 20.000 Leute mit 20 Polizisten aufgemöbelt werden. Und in Deutschland ist es anders, da ist eine Präsenz, da geht man um die Ecke und da stehen sie und man geht um die andere Ecke, stehen sie auch. So war das jedenfalls im Alltag in Hamburg, in diesen 38 Kilometern Sperrzone. Das Schöne war zu sehen, dass die Leute selber, also die Stadt war eingenommen von der Polizei und sie war eingenommen von den Leuten, die gegen diesen Gipfel protestiert haben. Ich bin da gelaufen, da kommt mir eine Demo entgegen, etwa 2000 Fahrradfahrerinnen und Fahrer, die sich dann geteilt haben in 6 Richtungen. Die Polizei wusste nicht mehr, wo sie hingehen. Berücksichtigen, dass das alles verboten war. Die Leute haben sich das Recht genommen, um ihre Stadt zu kämpfen und präsent zu sein. Und das will ich irgendwie weitergeben. Ich könnte jetzt ganz viele Anekdoten erzählen, Aber es war einfach beeindruckend und hat mir auch sehr viel gegeben zu sehen, dass man, wie meine ich gehört, der Sohn von meiner Freundin war auf dem Gegengipfel, das waren NGOs, das waren ganz friedfertige Sachen. Also so zu sehen, wie dieses breite Spektrum sich auch nicht hat aufspalten lassen. Und dann am Ende eine große Demo. Ich bin die Großdemos in Barcelona gewohnt, wo wir entweder 500.000 oder 1 Million oder noch mehr sind. Ich weiß nicht, entweder wird hier übertrieben oder in Hamburg wird untertrieben. Ich hatte den Eindruck, dass die Demonstration in Hamburg nach dieser ganzen Geschichte, wo man schon Angst hatte, die kommen überhaupt nicht mehr, die Leute. Und das war so eine große Demo. Ich hatte das Gefühl, die war mehr. Da waren mehr als 75.000, wenn ich das mit Barcelona-Maßstab messe. Die Leute stehen also auf und tun was überall. Meine Damen und Herren, wir haben nur noch ein paar Minuten. Also Helga, vielen Dank für deine wirklich sehr persönliche und auch ergreifende Kommentierung dieser G20-Repression beziehungsweise auch der G20-Proteste. Vielen Dank. Ich sage tschüss Karin und tschüss Andreas. Wenn ihr jemanden grüßen wollt in Hamburg, jetzt ist die Gelegenheit. Oma oder Kumpels. Moment, ich mache euch mal gerade die Mikros Oma, auf. Oma, bist du im Himmel? Wir sehen die ja bald wieder, das muss nicht sein. Aber ich grüße alle Leute, die ich hier in Barcelona kenne und kennengelernt habe. Und es ist ganz toll, hier zu sein. Und hier ist ziemlich viel, hier ist politisch ziemlich viel los. Genau, es gibt auch einen St. Pauli-Fan, glaube ich, mehr als Hamburger glühende St. Pauli-Fan. Und habe den Fanclub Catalunya, FC St. Pauli Catalunya kennengelernt. Und bin glücklich. Und morgen ist Spiel und wir gewinnen. Danke. Gut, und wir haben ja auch einen tollen alternativen Radiosender, der zum Beispiel die Gelegenheit gibt, von unten und kritisch und protestierend zu berichten. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Werner? Ja, gut. Also ganz kurz zurück nach Barcelona. Heute haben wir den 8. September. Das heißt, am nächsten Dienstag wird der 11. September sein. Und das heißt, dreimal werden wir noch wach, heißer, dann ist Diada-Tag. Also die Diada, das ist hier der Dia Nacional de Catalunya, la Fiesta Nacional de Catalunya, la Diada Nacional de Catalunya, jedenfalls immer viel national mit dabei. Und Spanien hat ja auch seinen Nationalfeiertag, das ist der 12. Oktober, also der Tag, wo Amerika angeblich den Kolumbus entdeckt hat. Und ohne National geht's offenbar nicht, ne? Weder in Spanien noch in Katalonien. Jetzt, warum gerade der 11. September? Das geht zurück auf das Jahr 1714. Damals war ja der spanische Erbfolgekrieg zu Ende und mit dem Frieden von Utrecht. Und dann wurde aber danach in einigen Orten noch weitergekämpft, unter anderem auch in Barcelona. Die Stadt war 14 Monate lang belagert worden von den französischen und spanischen Truppen von Philipp dem V. und musste dann schließlich am 11. September 1714 kapitulieren. Und danach hat dann der Bourbonenkönig in Spanien eben den zentralistischen Staat geschaffen und seither ist es Essig mit der Selbstverwaltung in Katalonien. Ne? Jetzt der Tag selber, der 11. September, als Gedenk- oder Feiertag zu begehen, das wurde erst so Mode Ende vom 19. Jahrhundert. Dann unter der Diktatur von Primo de Rivera ab 1923 wurde das wieder verboten, in der Zweiten Republik 1931 wieder eingeführt, von Franco wieder verboten und dann hat im katalanischen Parlament wurde dann 1980 erst dieser Tag als Nationalfeiertag von Katalonien erklärt und im Autonomiestatut von 2006 hieß es dann Katalonien im Artikel 1 als Nationalität definiert, hat das national als nationale Symbole die Fahne, also die Senyera, den Feiertag und die Hymne. Und diese Geschichte da vom Autonomie ins Estatuto, das wurde vom spanischen Parlament abgesegnet, ne? Aber die Partido Popular, die PP, die fanden das nicht gut, haben gesagt, das ist nicht verfassungskonform. Und dann am Ende hat das Verfassungsgericht dann 4 Jahre später, 2010, so entschieden. Und das Institut wurde zum allergrößten Teil eben wieder annulliert. 2 Wochen später gab es eine Demonstration, zu den Zahlen kommen wir jetzt, ne, mit über 1 Million Menschen, die dann gesagt haben, wir sind eine Nation, wir entscheiden. Und seither ist das mit der Diada jetzt eben Mode geworden und wir werden sehen, was dann nächsten Dienstag passiert. Tschüss Werner, alles Gute, ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, und werden Sie glücklich und hören Sie weiter hier auf Kontrabanda FM 91.4. Gibt es noch mehr hörenswerten Stoff. Und bis dann. Tschüss, agur, adeu. Say it loud, say it proud. Let's get united.